Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Ich habe keine Zeit für große Vorreden heute. Wir fangen direkt an. Das Thema der heutigen Sendung ist, was passiert, wenn eine Supernova explodiert? Ja? Also eine Katastrophensendung. Die größte Katastrophe im Universum. Was passiert, wenn eine Supernova explodiert? Haha. Natürlich werden einige von Ihnen schon sagen, das weiß ich doch schon. Na? Ich weiß doch schon längst, was da passiert. Da entsteht ein Neutronenstern, werden einige sagen. Ne? Darum geht es mir nicht. Es geht auch nicht darum, ob es ein schwarzes Loch dabei entsteht. Darum wird es auch nicht gehen. Aber worum es gehen wird, ist um Ozon. Es wird darum gehen, was passiert mit der Erde, wenn eine Supernova explodiert. Natürlich hängt es davon ab, wie weit die Supernova entfernt ist und wovon hängt es noch ab. Sie werden ja sehen. Zunächst einmal die Architektur des Sterns, der da explodiert. Und das muss ich Ihnen jetzt vorlesen, weil diese Zahlen müssen Sie sich merken. Also, wir nehmen einen Stern, der hat 25 Sonnenmassen. Also 25 mal so schwer wie die Sonne. Eine Oberflächentemperatur von 25.000 Grad. Sie schreiben mit. Jawohl. Leuchtkraft 200.000 Sonnenleuchtkräfte und der Radius des Sterns zunächst 5 Sonnenradien. Und der Stern fängt an, in seinem Innern das zu tun, was alle Alpha Centauri-Zuschauer natürlich längst wissen, nämlich Wasserstoff zu Helium zu fusionieren. Und irgendwann ist da Feierabend im Innern und dann fängt dieser Stern im Innern an und wird heiß. Warum wird er heiß? Weil der Innenteil dieses Sterns in sich zusammenfällt. Warum? Weil die Energiequelle verschwunden ist und die große Masse des Sterns auf diesen Kern drückt. So. Und weil das so ist, wird es im Innern richtig heiß. Wie heiß wird es werden? Ich zitiere, 30 Millionen Grad. Nun, irgendwann ist der Helium natürlich auch zu Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff verbrannt. Dann fängt dieser Kern wieder an und schrumpft und wird wieder heiß. Wie heiß? 50 Millionen Grad. Während die Kerne aber geschrumpft sind und heiß geworden sind, haben sich die Hüllen, haben Sie schon vergessen, die wasserstoffbrennenden Hüllen haben sich nämlich längst ausgedehnt. Warum? Weil der Kern innen drin ja Energie freigesetzt hat. Diese Energie muss raus. Die Hüllen um den Helium- oder kohlenstoffverbrennenden Kern produzieren ja auch Energie. Also bläht der Stern sich auf. Ich zitiere, auf 1000 Sonnenradien. Also 700 Millionen Kilometer Größe. Das müssen Sie im Auge behalten. Wir haben es mit einem unglaublich riesengroßen Stern zu tun. Ja, gewaltig. Ach so, Sie wissen nicht, wie viel 700 Millionen Kilometer sind. Ja, 700 Millionen Kilometer. Der Abstand Erde-Sonne sind 150 Millionen Kilometer. Der Abstand Jupiter-Sonne ist fünfmal so weit weg. Das heißt, der Stern wird sich ausbreiten bis, also wenn es unsere Sonne wäre, würde sich ausbreiten bis zur Jupiterbahn. Ja? So gewaltig würde dieser Stern werden, aufgrund der ganzen Prozesse, die in seinem Innern ablaufen. Ein gewaltiger Stern, ein riesiger Stern, tierisch groß. Wir haben es also mit einer unglaublich großen Kugel zu tun, 700.000 Kilometer, aber im Innern, na, im Innern eine winzig kleine Kugel bestehend im Endstadium nur noch aus Eisen. Denn da ist die Kernfusion zu Ende. Alle schweren Elemente als Eisen, die entstehen ja erst dann, wenn das passiert, wovon ich jetzt gleich reden will, nämlich wenn die Supernova explodiert. Aber ich will eigentlich über die Elemententstehung gar nichts sagen. Ich habe was ganz anderes zu erzählen. Also wenn das dann zu Ende ist im Innern, na, dann gibt es ja keine Energieproduktion mehr. Die äußeren Hüllen, na, die fallen auf diesen Kern drauf, es bildet sich eine Stoßwelle aus. So, woher kennen wir Stoßwellen auf der Erde? Natürlich nur dann, wenn etwas sich mit Überschallgeschwindigkeit bewegt. Aber hier ist es eine Geschwindigkeit, die ist jenseits von Gut und Böse. Mit 70.000 Kilometer pro Sekunde. Also, meine Güte, das ist fast Lichtgeschwindigkeit, das ist 300.000 Kilometer pro Sekunde. Aber mit 70.000 Kilometer pro Sekunde bewegt sich eine Stoßwelle auf diesen Kern zu, kreuzt durch den Kern, bewegt sich nach außen und arbeitet sich durch diese 700 Millionen Kilometer bis an den Rand. So weit, so gut. Das sind jetzt theoretische Vorstellungen, die werden sehr stark von den Beobachtungen heute auch unterstützt. Das heißt, wir wissen tatsächlich, was sich in einer für uns ja überhaupt nicht sichtbaren Bereich eines Sterns tatsächlich abspielt. Wunderbar, wunderbar. Aber jetzt nehmen wir mal an, ich wäre jetzt der Beobachter, der sich von außen so einen Stern anguckt. Ein riesengroßer, heller Stern, ne, der an der Oberfläche aufgrund seiner enormen Größe ja längst abgekühlt ist. Da hat er ja nur noch 3000 Kelvin. Ne? Ist ja richtig ein angenehmer, roter Überriese geworden. Was ist denn mit dem? Merkt der Beobachter von außen irgendwas davon, was sich im Innern dieses Sterns abspielt? Nun, wenn es ein Astronom wäre, dieser äußere Beobachter, dann würde er sagen, oh, oh, oh, dieser Stern, der steht kurz vorm Kollaps. Aber als normaler Beobachter, also wenn man einfach nur hinguckt, würde man sagen, naja, das ist halt ein riesengroßer roter Stern, sonst nichts. Denn es dauert eine Weile, bis diese inneren Kernprozesse, die sich da abspielen, an die Außenhülle des Sterns geraten. Aber dann verursachen sie natürlich, was? Stellen Sie sich vor, da rast also einige Tage lang eine Stoßwelle durch diesen Stern durch, wird dadurch natürlich abgebremst, ja? Verliert ja Energie, wird abgebremst, erreicht aber irgendwann die Oberfläche und heizt diesen Stern an seiner Oberfläche von 3000 Grad auf 200.000 Grad auf. 200.000 Grad, das heißt Röntgenstrahlung, ein Röntgenblitz. Eine Supernova teilt sich dem äußeren Universum durch einen Röntgenblitz mit und der dauert 30 Minuten. Aus. So weit, so gut. Das ist der Erwartungswert, den wir haben von einer Supernova. Leider Gottes hat man diesen Röntgenblitz bis heute noch nie gesehen. Warum nicht? Weil man natürlich nicht weiß, wo man hingucken soll vor lauter Sternen. Ja? Deswegen, wir Astronomen haben noch nie einen Röntgenblitz gesehen. Wir sind ja froh, dass wir die Neutrinos gesehen haben, die 1987 von einer Supernova in der Magellanischen Wolke gekommen ist. Da wissen wir wenigstens, dass unsere Vorstellungen über die Kernprozesse richtig sind. Denn die Neutrinos spielen eine wichtige Rolle. Ich will aber was ganz anderes hinaus. Nämlich die elektromagnetische Strahlung, die da schlagartig als Röntgenstrahlung von einer Supernova ins Universum geschickt wird. Wir haben es zwar noch nicht gesehen, aber ich werde Ihnen gleich noch was erzählen. Wir wissen, dass es tatsächlich so sein muss. Kommen wir noch dazu. Jetzt erstmal, was passiert um alles in der Welt mit uns und unserer Atmosphäre, wenn wir 30 Minuten lang mit Röntgenstrahlung überzogen werden? Das hängt natürlich davon ab, wie nah der Stern ist. Gott sei Dank sind die ganzen Sterne, die als Supernova explodieren könnten, Gott sei Dank weit genug entfernt. Ja? Wir müssen uns jetzt keine Gedanken machen, dass wir Lebensversicherung kündigen oder sowas. Nee. Aber was passiert denn nun? Nun, wir wissen ja im Prinzip, was passiert mit Röntgenstrahlung in der Atmosphäre. Woher wissen wir das? Weil wir hier unten auf der Erdoberfläche so wenig Röntgenstrahlung messen. Die kommt ja von der Sonne zum Beispiel. Wer schluckt die Röntgenstrahlung? Die obere Atmosphäre. Was macht die Röntgenstrahlung? Die Röntgenstrahlung hat sehr viel Energie, zerschlägt Moleküle. Welche Moleküle sind in der oberen Atmosphäre? Zum Beispiel, ne? Ozon. Ich wusste, dass Sie das denken. Das Ozon wird zerschlagen. Eine große Menge von Röntgenstrahlung eingebracht in die Erdatmosphäre würde die Ozonschicht enorm schädigen. Was würde passieren mit dem Sauerstoff, der da freigeschlagen wird? Der verbindet sich mit dem Stickstoff, der ja auch da ist, zu Stickoxiden, Lachgas zum Beispiel. Man kann, und das wäre jetzt der Erwartungswert, jetzt machen wir also mal ein bisschen wieder die schöne Verbindung von Experiment und Theorie, wenn unsere Vorstellungen richtig sind, dann sollte man in den Sedimenten oder vielleicht sogar im Eis, denn es regnet ja aus der Atmosphäre herunter, sollte man eine erhöhte Nitratkonzentration finden, wenn die Erde von einer Supernova mit Röntgenlicht beleuchtet worden ist. Das ist der Erwartungswert. Man kann also tatsächlich ausrechnen, zunächst einmal, was passiert alles in der oberen Atmosphäre, welche Moleküle entstehen, wie stark ist die Zerstörung und wie weit muss ein Stern von uns entfernt sein, um eine enorme Zerstörung der oberen Atmosphäre anzurichten. Ja? Stellt sich raus, es sind so 90 bis 100 Lichtjahre. Dann wird es also schon dramatisch werden. Dann würden also hier in der Atmosphäre schon 50% des gesamten Ozons verschwinden. Okay, soweit Theorie. Was haben wir für Experimente? Gibt es irgendwo Indizien dafür, dass das tatsächlich passiert ist? Grönland. Eis. Bohrkern. Eisbohrkerne. Ja. In den Eisbohrkernen der letzten 2000 Jahre lassen sich Supernova-Explosionen entdecken. Nicht die Explosion, aber die Überreste von diesen Explosionen, nämlich genau das, wovon ich gesprochen habe. Es ist so. Es entstehen ja viele Supernovae. Immer mal wieder. Mal da eine, so im Schnitt, eine pro 100 Jahre in der Milchstraße. Die meisten natürlich sehr weit entfernt von uns. Das kann man nicht, deren Einfluss auf uns kann man nicht messen. Aber es gibt ein paar, das sind historische Supernovae. Ne? Da gibt's also von Tycho Brahe ist eine beobachtet worden, Kepler hat eine beobachtet. Wir kennen also die näheren Supernovae, 4. Juli 1054, der Krepp, ja? Der Krabbennebel. Das war ja die berühmteste Supernova, die es überhaupt gibt. Die war 25 Tage lang am Tageshimmel zu sehen. Am Tageshimmel, so hell. Ja? Wie ich immer sage, die Chinesen haben das beobachtet, wir Europäer nicht. Warum, weiß ich nicht. Zurück. Also wir haben historische Supernovae. Wir wissen ganz genau, wann die aufgetreten sind, weil es nämlich Menschen gegeben hat, die haben das dokumentiert. Ein Stern am Himmel. Ein neuer Stern, ein heller Stern am Himmel. Supernova, ein neuer, besonders heller Stern am Himmel. Und in den Eisbohrkernen finden sich diese historischen Supernovae. Das ist die Mehrzahl von Nova, ist Novae. Diese historischen Supernovae finden sich als erhöhte Nitratkonzentration in den Eisbohrkernen wieder. Können Sie sich das vorstellen? Man kann also im Eis nachmessen, die von Menschen schriftlich dokumentierten Supernova-Explosionen, die lassen sich im Eis wiederfinden. Wir haben hier diese wunderschöne Verbindung, die ich ja so sehr liebe. Kosmisches Geschehen, verbunden mit menschlicher Geschichte. Menschen, die irgendwas aufgeschrieben haben, wo man zunächst mal dachte, naja, was soll das sein, lässt sich jetzt naturwissenschaftlich sauber festnageln. Tatsächlich so. Das heißt, wir wissen inzwischen, was passiert, wenn eine Supernova irgendwo explodiert, was da mit unserer Erdatmosphäre passieren kann. Jetzt ist es so, dass diese historischen Supernovae natürlich alle weit weg waren. Ja? Trotzdem kann man es im Eis messen. Soweit wir wissen, und das lässt sich dann noch weiter und tiefer im Eis verfolgen, lassen sich 100 bis 200 Supernova-Explosionen in der Milchstraße tatsächlich im Eis nachmessen. Also, wenn man sagt, die Nitratkonzentration, die wir diesen historischen, also bekannten Supernova-Explosionen zuordnen, wenn das stimmt, dann sind die anderen Erhöhungen von Supernova-Explosionen ja verursacht. Das heißt, wir haben ungefähr 130 bis 150 Supernova-Explosionen, die wir im Eisarchiv der Menschheit, also des Planeten Erde, nachlesen können. Wir haben momentan keinerlei Sterne in unserer unmittelbaren Umgebung, die also eine Gefahr darstellen. Auf lange Sicht allerdings, beziehungsweise in der Vergangenheit, könnte das durchaus der Fall gewesen sein, dass eine Supernova-Explosion erhebliche Teile der Ozonschicht zerstört hat, für ungefähr 100 Jahre. Wenn man also daran denkt, wir hätten also tatsächlich eine enorme Röntgenstrahlungsbelastung, dann zieht sich das natürlich, bis sich diese Ozonschicht auf dem Planeten wieder erholt hat. Und dann könnte das natürlich Auswirkungen gehabt haben, zum Beispiel auf die Mutationsrate. Ne? Denn dadurch, dass die Ozonschicht nicht da ist, würde natürlich mehr UV-Strahlung auf die Erdoberfläche kommen und das hätte natürlich biochemische Auswirkungen. Es muss nicht dazu geführt haben, wie Sie ja sehen, hat es offenbar nicht dazu geführt, dass das Leben ausgerottet wird auf dem Planeten, aber es könnte dazu geführt haben, dass etwas passiert ist, was normalerweise ohne diesen Einfluss nicht passiert wäre, nämlich die Mutationsrate hat sich erhöht, es hat sich vielleicht eine Spezies entwickelt auf die Art und Weise, die besonders erfolgreich gewesen ist und auf diese Art und Weise, sagen wir mal, dem Universum früher zuteil geworden ist, als es eigentlich in Anführungsstrichen vorgesehen war, was natürlich Unsinn ist. Das ist eine Deutung, die sollten wir uns abgewöhnen an der Stelle, denn diese Prozesse passieren ja völlig akausal, dass irgendwo eine Supernova explodiert und damit Auswirkungen auf einen Planeten hat, beziehungsweise dessen Atmosphäre hat, dass die Auswirkungen in dieser Atmosphäre Auswirkungen auf die Biochemie dieses Planeten haben, das hat zunächst einmal nur etwas zu tun in der nachgängigen Deutung. Aber de facto nicht. Also es ist in der Tat so, dass offenbar die Sonne und das Sonnensystem in den letzten 4,5 Milliarden Jahren keiner größeren Röntgenstrahlungsbelastung durch Supernova-Explosionen ausgesetzt war. Wir sind in einem kosmischen Hinterhof, in dem keine Sterne explodieren. Und das hat mit dazu beigetragen, dass sich auf diesem wunderschönen Planeten, diesem paradiesischen Planeten, Lebewesen haben entwickeln können, die zum Beispiel die Frage stellen können, was passiert eigentlich mit unserem Planeten, wenn eine Supernova explodiert?